Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Aliens gehören ja zu den Filmwesen, von denen wahrscheinlich jedes zweite Schulkind meint, sie würden tatsächlich existieren. Kein Wunder eigentlich. Knapp 40 Jahre ist es jetzt her, dass sie uns zum allerersten Mal heimgesucht haben in Ridley Scotts Alien, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt. Und seitdem kommen sie ja schön regelmäßig wieder, wie das eben geht beim Blockbuster-Kino. Bei Teil 8 sind wir jetzt angekommen. Alien Covenant heißt der neue. Unser Filmkritiker Hartwig Tegeler meint, alle Vorurteile sofort über Bord schmeißen und anschauen. Denn hier findet jemand tolle Bilder zu großen aktuellen Fragen und Ängsten, die uns umtreiben oder mindestens umtreiben sollten. Am Ende, und das ist keine Überraschung bei einem Alien-Film, hat einer überlebt. Und dann war ich wieder allein. Der Mensch? Unwahrscheinlich. Das Monster? Oder wer? Am Anfang, bevor wir den Raumfahrern in der Leere des Alls begegnen, bevor sie auf die unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt stoßen, also vor dem Genre üblichen, mit dem Ridley Scott uns in Alien Covenant natürlich auch bedient, droht, lockt. Vor all dem sehen wir einen riesigen weißen Raum vor einem gigantischen Seepanorama. Kalt, erlesen, leer. Ein Stuhl, ein Beistelltisch, ein paar wenige Kulturartefakte. Wayland, Milliardär und Bioingenieur, befindet sich mit seinem Androiden David in einem existenzialistischen Diskurs über Schöpfung, Gott und künstliche Intelligenz. Dann stellt das Geschöpf seinem Schöpfer die Frage: Wenn Sie mich erschaffen haben, wer hat dann Sie erschaffen? Verärgert kann Wayland seinem Androiden nur noch befehlen, Tee einzuschenken. Schnitt, das All, das Raumschiff, die Astronauten. Mit feuchten Händen werden wir in den nächsten 2 Stunden erfahren, was ein Gotteskomplex für tödliche Folgen haben kann. Lass mich aus! Was ist der Mensch? Was unterscheidet ihn von Gott? Wer hat das Böse geschaffen? Kommt es wirklich von draußen aus der Tiefe des unbekannten Alls? Oder sind das zu tiefschürfende Fragen an eine Kinoreihe, die sich wie die Superhelden-Franchises in gequälter Unendlichkeit verlängert, mit Sequels, Prequels oder Spin-Offs, die das erzählen, was keiner wirklich noch wissen wollte? Bei Alien ist das allerdings anders. Die Besonderheit der Saga lag nicht nur immer in ihrer visuellen Brillanz, sondern auch darin, dass sie zwar gnadenlosen Science-Fiction-Horror, aber immer auch einen philosophischen Unterton bot, der zur sinnlichen Angsterfahrung im Kinosessel wurde. Gespeist eben aus unseren Urängsten, die in diesen schwarzen Märchen sichtbar wurden und dabei immer wie ein Reflex auf aktuelle Zeitläufe schienen. Wenn die Raumfahrer im Ur-Alien 1979 durchs All fahren und auf ein tödliches Monster treffen, das in das scheinbar sichere Raumschiff, den Panzer, eindringt und die Crew tötet, ist das natürlich auch eine böse Metapher auf die Hybris des Menschen, der meint, er könne die Natur mit Wissenschaft und Technik besiegen. Ende der 1970er Jahre klang das wie ein Kommentar zur beginnenden Ökodebatte. Einen nicht weniger düsteren Blick bot 20 Jahre später der 4. Teil der Saga. In der grandiosen Albtraumszene in Alien: Die Wiedergeburt sieht Sigourney Weaver als Ripley, die Monstertöterin aus Teil 1, nun geklont, im Genlabor die missglückten ersten Ergebnisse des Experiments und eines der grauenhaft deformierten, unvollendeten Wesen, das sie selbst ist, fleht sie an. Mich. Bilder, bei denen uns das Blut gefriert, weil dieser 4. Alien-Film quasi getränkt ist von unserer Angst vor einer Frankenstein-Wissenschaft im Dienst von Militär und Industrie, die jenseits von ethischen Grundsätzen agiert und Wesen schafft, die sich als nicht beherrschbar erweisen. Mit dem Diskurs zwischen Wayland und David im weißen leeren Raum vor dem Seepanorama am Anfang von Alien Covenant ist das Grundthema des jüngsten Films der Horrorreihe gesetzt. Es geht um die Angst vor der künstlichen Intelligenz, die mächtiger wird als ihr Schöpfer, dabei aber der gleichen Hybris, dem gleichen Gotteskomplex wie der Mensch folgt. Nur rationaler, kälter, gnadenloser, perfekter und ungemein effizienter, sozusagen ungestört von menschlichen Anwandlungen. Das Böse, das Monster, der Horror, sie erweisen sich konsequenterweise am Ende von Alien Covenant als Schöpfung von David, dem Androiden der künstlichen Intelligenz. Und die wurde nun erschaffen vom menschlichen Bioingenieur. Die Geister, die wir riefen. Alien Covenant heißt der neue und 8. Teil der Saga, den uns Hartwig Tegeler hier leicht erschaudernd empfohlen hat. Ab heute ist er auf der großen Leinwand zu erleben.